Erster geht durch Jerusalems Straßen. Sucht dort einen Menschen. Ist jemand gerecht und treu? Dann verzeihe ich der Stadt. Zweiter, sie sagen, so wahr Jahwe lebt. Aber sie schwören dabei falsch. Dritter, Jahwe, du siehst die Treue. Du hast sie geschlagen, aber sie spürten nichts. Du hast sie bestraft, aber sie wollten nicht lernen. Sie waren hart wie Stein. Sie wollten sich nicht ändern. Vierter, ich dachte, das sind nur einfache Leute. Sie handeln dumm. Sie kennen Jahwes Weg nicht. Sie kennen Gottes Regeln nicht. Fünfter, ich will zu den wichtigen Leuten gehen. Sie kennen Jahwes Weg und Gottes Regeln. Aber sie alle haben Gottes Regeln gebrochen. Sie haben sich losgerissen. Sechster, darum wird ein Löwe sie töten. Ein Wolf wird sie angreifen. Ein Leopard lauert vor ihren Städten. Wer herauskommt, wird zerrissen. Sie haben viel Böses getan. Sie waren sehr untreu. Siebter, warum soll ich dir verzeihen? Deine Kinder haben mich verlassen. Sie haben bei falschen Göttern geschworen. Ich gab ihnen genug zu essen. Aber sie waren untreu. Sie gingen zu Prostituierten. Achter, sie sind wie fette Pferde. Sie laufen herum. Jeder will die Frau des anderen. Neunter, soll ich solche Menschen nicht strafen? Das sagt Jahwe. Soll ich mich an diesem Volk nicht rächen? Zehnter, geht auf ihre Mauern. Zerstört sie. Aber macht sie nicht ganz kaputt. Nehmt ihre Zweige weg. Sie gehören nicht zu Jahwe. Elfter, das Volk Israel und Juda war mir sehr untreu. Das sagt Jahwe. Zwölfter, sie haben Jahwe verleugnet. Sie sagten, er ist es nicht. Sie sagten, uns wird nichts Schlimmes passieren. Wir werden keinen Krieg und keinen Hunger sehen. Dreizehnter, die Propheten sind wie Wind. Gottes Wort ist nicht in ihnen. So soll es ihnen selbst ergehen. Vierzehnter, darum sagt Jahwe, der Gott der Heere, ihr habt so geredet. Darum mache ich meine Worte zu Feuer in deinem Mund. Dieses Volk wird wie Holz sein. Das Feuer wird sie verbrennen. Fünfzehnter, ich lasse ein Volk von weit her kommen. Das sagt Jahwe zum Haus Israel. Es ist ein starkes Volk. Es ist ein altes Volk. Du kennst ihre Sprache nicht. Du verstehst nicht, was sie sagen. Sechzehnter, ihre Pfeile sind wie ein offenes Grab. Alle ihre Männer sind stark. Siebzehnter, sie werden deine Ernte essen. Sie werden dein Brot essen. Sie werden deine Söhne und Töchter essen. Sie werden deine Schafe und Rinder essen. Sie werden deine Weinstöcke und Feigenbäume essen. Sie werden deine starken Städte mit dem Schwert zerstören. Achtzehnter, aber auch in dieser Zeit, sagt Jahwe, werde ich euch nicht ganz vernichten. Neunzehnter, ihr werdet fragen, warum tut Jahwe uns das an? Dann sage ihnen, ihr habt mich verlassen. Ihr habt fremden Göttern gedient. Darum werdet ihr Sklaven sein. Ihr werdet in einem fremden Land leben. Zwanzigster, sagt das dem Haus Jakob. Ruft es in Juda aus. 21. hört das, ihr dummes Volk. Ihr habt Augen, aber ihr seht nicht. Ihr habt Ohren, aber ihr hört nicht. 22. ihr wollt mich nicht fürchten? Das sagt Jahwe. Ihr wollt nicht vor mir zittern? Ich habe dem Meer eine Grenze gesetzt. Es darf nicht darüber gehen. Die Wellen sind stark. Aber sie können die Grenze nicht überschreiten. 23. dieses Volk ist stur und rebellisch. Sie haben sich abgewandt. Sie sind ihren eigenen Weg gegangen. 24. sie dachten nicht, wir wollen Jahwe fürchten. Er ist unser Gott. Er gibt uns den Regen zur rechten Zeit. Er gibt uns den Regen für die Ernte. Er sorgt für unsere Ernte. 25. eure Fehler haben das geändert. Eure Sünden haben euch den Segen genommen. 26. es gibt böse Menschen in meinem Volk. Sie lauern wie Vogelfänger. Sie stellen Fallen auf. Sie wollen Menschen fangen. 27. ihre Häuser sind voll von Betrug. wie ein Korb voll Vögel. So sind sie reich geworden. 28. Sie sind fett und glänzend geworden. Sie reden viel Böses. Sie helfen den Weisen nicht. Sie helfen den Armen nicht zu ihrem Recht. 29. Soll ich solche Menschen nicht strafen? Das sagt Jahwe. Soll ich mich an diesem Volk nicht rächen? 30. Schreckliche Dinge sind im Land passiert. 31. Die Propheten lügen. Die Priester arbeiten mit ihnen zusammen. Mein Volk mag das so. Was werdet ihr tun, wenn das Ende kommt?